Mehr Sachen, mehr Kriege. Bestimmt hast du dich mit deinen Geschwistern auch schon mal wegen eines Spielzeugs oder irgendeines tollen neuen Geräts, das deine Eltern angeschafft haben, in die Haare bekommen. Oder? Nach dem Motto, das ist meins. Ich hatte es aber zuerst. Mama, sag ihr, dass ich jetzt dran bin. Je mehr Sachen wir besitzen, desto mehr Anlass zu Streit haben wir. So ist das leider. Vor der landwirtschaftlichen Revolution hatten die Menschen kaum Besitz, weder Spielzeug noch irgendwelche Gerätschaften. Streit gab's damals eher selten. Archäologen haben nur ganz wenige Spuren entdeckt, die auf Kämpfe zwischen Jägern und Sammlergruppen hindeuten. Aber dort, wo sich Hinweise auf Landwirtschaft finden, entdecken sie oft jede Menge Kriegsspuren. Skelette mit Pfeilspitzen im Schädel oder Wehrmauern rund um die Dörfer. Genau darüber unterhalten sich auch Sammlergerippe und Bauernschädel, während sie im Archäologenlabor herumliegen. »Was ist das für ein Ding in deinem Schädel?« fragt Sammlergerippe. »Eine Pfeilspitze.« »Wie um alles in der Welt ist die da reingekommen? Hattest du einen Jagdunfall?« »Einmal, als ich mit meinen Freunden auf Mammutjagd war.« »Einen Jagdunfall?« Wichtigtuerisch pumpt Bauernschädel seinen Brustkorb auf. »Das ist eine Kriegsverletzung.« »Was ist das denn? Ein Krieg?« fragt Sammlergerippe. »Ein Krieg ist, wenn ein Nachbarstamm dein Dorf überfällt und versucht, euch alle zu töten, um die Schafe und Felder zu klauen.« »Ah«, nickt Sammlergerippe. »Wir hatten auch ein paar unangenehme Nachbarn. Aber wenn sie kamen und Streit suchten, sind wir meist einfach weitergezogen. Bringt doch nichts, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen.« »Das sagst du so leicht«, knurrt Bauernschädel. »Ihr hattet ja auch kaum was zu verlieren. Wir besaßen Häuser, Felder, Getreidespeicher und Tierherden. Grund genug dafür zu kämpfen, oder? Wenn Fremde unser Dorf überfielen, konnten wir nicht so einfach abhauen. Ohne unsere Felder und Herden wären wir verhungert. Uns blieb gar nichts anderes übrig, als uns zu verteidigen.« Natürlich waren nicht alle Bauern gewaltbereite Typen. Viele von ihnen waren absolut friedlich. Aber wenn aggressive Bauern die Friedliebenden überfielen, dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder gewannen die Aggressiven oder die Friedlichen griffen zu den Waffen und verteidigten sich erfolgreich. Und dann waren auch sie nicht mehr friedlich. So setzte sich die Gewalt mit der Zeit durch. Körperlich mussten die Bauern also einiges wegstecken. Die Knie waren früh ruiniert, reihenweise fielen Zähne aus, im Schädel steckte schnell mal eine Pfeilspitze und ansteckende Krankheiten und Hungersnöte besorgten den Rest. All das waren unbeabsichtigte Folgen der landwirtschaftlichen Revolution. Niemand wollte sie. Niemand hatte sie geplant. Niemand hatte sie kommen sehen. Doch damit nicht genug. Die landwirtschaftliche Revolution veränderte nicht nur die Körper auf unerwartete Weise, sondern auch die Gedanken und Gefühle. Als die Menschen Bauern wurden, fingen sie auch an, anders zu denken und zu empfinden.